Deutschlandfunk Kultur Interview. Wir haben eben über den Artikel gesprochen, den Sie geschrieben haben, die neue Kraft der Straße, über Massendemonstrationen. Sie haben gesagt, naja, ist schon so, dass die Straße sozusagen der Politik voraus ist und einiges, was sich da jetzt zeigt, wird in die Politik Eingang finden. Dann waren wir bei diesem Thema, wie ist es aber mit Volksentscheiden? Sind die grundsätzlich eine gute Sache? Und das ist sozusagen die Überleitung zum Brexit. Denn damit haben wir immer noch zu tun. Wir müssen immer noch darüber berichten. Wir wissen immer noch nicht, wie es genau laufen wird. Und Grundlage dieses Brexits war ja ein Referendum, wo man sagen kann, naja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, da das Volk abstimmen zu lassen. Also dieser Volksentscheid war sicher keine gute Idee und Volksentscheide sind auch nicht per se gut. Dass der Volksentscheid in Großbritannien nicht funktioniert hat, hat einen einfachen Grund. Das war ein riesiger politischer Trick. Das war ein Trick des damaligen Premierministers David Cameron, der nicht aufgegangen ist. Der dann schiefgegangen ist, ja. Und jetzt haben wir die Auswirkungen davon, sozusagen mit denen wir umgehen müssen. Theresa May will ja jetzt doch auf die Opposition zugehen. Manche haben geschrieben, das ist jetzt eine 180-Grad-Wende und war kurz vor Toreschluss, also kurz vor 12. Und wir hören mal, was sie gesagt hat dazu. Ich biete dem Oppositionsführer an, dass wir uns zusammensetzen und versuchen, uns auf einen gemeinsamen Plan zu einigen. Einen Plan, an den wir uns halten und der sicherstellt, dass wir tatsächlich die EU verlassen, aber eben geregelt mit einem Austrittsabkommen. Also, sie bietet an, dass man sich zusammensetzt. Jeremy Corbyn von Labour war eher überrascht. Fanden Sie es auch überraschend? Ja, es war überraschend und es war sozusagen das allerletzte Manöver, das sie jetzt noch fahren konnte. Sie nimmt die Kritik von Corbyn auf, der ja immer gesagt hat, sie suchen nicht das Gespräch mit der Opposition, sie versuchen nur ihr Ding durchzuziehen, ich würde es anders machen. Jetzt versucht sie, die Opposition zu vergemeinschaften und für sich mit einzunehmen. Und gleichzeitig hat sie ein sehr hartes Datum markiert. Sie hat im Grunde für eine Verlängerung gebeten bis kurz vor dem Termin der Europawahlen. Und damit ist klar, auf keinen Fall wird Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen. Und damit gibt es nur noch die Alternative, bis zu den Europawahlen ein Abkommen zu finden oder dem Abkommen von Theresa May zuzustimmen oder den Hard Brexit. Mhm. Ich meine, wie es kommen wird, wissen wir in der Tat auch jetzt nicht, weil Labour, wie wir wissen, in der Sache ja auch gespalten ist. Naja, das ist ja eben das Manöver, das Theresa May versucht, dass sie über die Fraktionsgrenzen bzw. über die Parteigrenzen hinweg jetzt diejenigen um sich schart, die sagen, besser dieses Abkommen als eben der Hard Brexit. Wir haben nur noch diese beiden Alternativen. Auch Theresa Mays eigene Partei ist im Unterhaus in dieser Frage ja gespalten. Und ihre letzte Lösung liegt jetzt darin zu sagen, ich hole mir die Abgeordneten von Labour, die eben für meinen Plan sind, weil die Alternative um so viel grausamer wäre und versuche so eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Mhm. Ansonsten Crash. Crash. Da ist es ja so, korrigieren Sie mich, wenn es anders ist, meinem Eindruck nach sind die Brexiteers auf der Straße in der Mehrheit. Also es sind weniger die, die für die EU kämpfen. Ja, das ist jetzt wieder die Demonstrationsfrage, die wir vorhin schon hatten. Genau. Wer ist lauter und wer sind mehr auf der Straße? Sind es die Brexiteers? Gleichzeitig gibt es die Petition, die Online-Petition. Ich glaube, es waren 6 Millionen Unterschriften, die für einen Verbleib in der EU kämpfen. Das sind einfach unterschiedliche, wie soll man sagen, Wahrnehmungen, unterschiedliche Bühnen von Demonstrationen, die da gerade sind. Die einen gehen auf die Straße, die anderen versammeln sich im Netz. Mein Gefühl ist, dass wenn man heute ein zweites Referendum abhalten würde, jetzt mal unabhängig davon, ob das überhaupt möglich ist, aber würde man das Volk einfach fragen, gäbe es doch gerade auch aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate eine Mehrheit, wenn vielleicht auch nur eine kleine Mehrheit für den Verbleib in der EU. Das ist nicht gesagt, aber ja, es könnte so wir sein. Wir sind heute Optimisten. Ja, ich merke schon, Sie sind wirklich ein Optimist.